ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich schrei. Vielleicht rennst du grad mit meiner Karte durch die Läden. Vielleicht drehst du durch und schreibst meinen Namen auf deine Nägel. Oder sitzt bei Starbucks, Sex and the City. iPhone-Akku voll bis zum Schmollen, weil ich bin busy. Süß wie ein Bonbon, verpackt in Pastellblau. LV, Multicolor, Haut wie Karamell. Schick mir deine Fotos, fick mein Kopf. Schick mir deine Videos, oh mein Gott. Eigentlich war Sport, aber shorty wanna thug. Steig in meinen Wagen und wir cruisen ohne Dach. What's love? So dirty, ich sag du bist so dünn und dein Booty so curvy. Sexy over 30, Kette auf dem Jersey. Und mein Süßigkeitenarmband so flirty. Komm und tu ta belle, Mademoiselle Chanel oder Miss Dior.